Also, wir wollen versuchen, Onkel Albert ein wenig zu vermännlichen. Nimm diesen Toast. Ja. Ich möchte, dass du diesen Toast wie John Wayne anfasst. Och, John Wayne. Oh, was soll das vorstellen? Ich sagte John Wayne. Aber das ist John Wayne. Als kleines Mädchen. Also nochmal von vorne. Nimm dies als männlichen Toast und männlicher Butter. Nur zum Gebrauch für deine männliche Hand. Nimm dieses Messer und benutze es als Machete. Zeig deinen Mut und glaub, du kannst es wagen, dir deinen Weg durch den Dschungel zu schlagen. Denk an John Wayne und Jean-Paul Belmondo. Denk an die Legionäre und Männer aus Stahl. Und wie ein Mann vom Hafen nimm dein Glas. Und wenn es misslingt, ja was macht dir denn das? Du versuchst das Ganze eben noch einmal. Hast du das verstanden? Ich hoffe schon. Ach, und nun zu deiner Stimme. Da muss auch etwas passieren. Ja? Schnaub wie ein Stier und brüll wie ein Tiger. Lach wie ein großer, starker, männlicher Mann. Versuch's und denk daran, John Wayne war kein Soprano. Versuch es rau und hart und tief. Denk mehr an John Wayne und nicht Brigitte Bardot. Denk an De Gaulle und denk an Rasputin. Der stärkste Kerl bist immer du und dann vergisst du den Nylonstrumpf in deinem Schuh. Du versuchst das Ganze eben noch einmal. Und jetzt versuch meinen Gang nachzumachen. Pass auf, ich mach es dir vor. Ja, George. Also. Benzing ist warm und Antaras Pulver. Denk an Robin und Smooth und Attilas Bar. Zusammen oder schreiben sie, die Rüschen entdecken, was ich schon dabei, du versuchst.